Kundgabe 2893. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.09.1943. Uneigennütziges Liebeswirken. Rechter Wandel vor Gott. Prüfet euch selbst, übet strengste Kritik an euch, wie weit ihr euch den Geboten Gottes unterwerfet und ob euer Denken und Handeln dem Willen Gottes entspricht. Ihr müsset eines bedenken, dass ihr nicht das göttliche Liebesgebot außer Acht lasset. Ihr müsset stets und ständig euch dieses zur Richtschnur machen, dass ihr in der Liebe tätig seid, in uneigennützigster Weise. Ihr habt eine Aufgabe auf Erden zu erfüllen, zu reifen an eurer Seele. Und ihr könnt dies nur unter Führung eines Lebenswandels, der vor Gott wohlgefällig ist, also seinem Willen voll und ganz entspricht. Und darum müsstet ihr euch befleißigen, jede Eigenliebe abzulegen. Ihr müsstet unter Verzichtleistung auf die eigenen Wünsche immer nur trachten, den Mitmenschen zu beglücken. Ihr müsstet ihm die Liebe entgegenbringen, die Jesus Christus euch gelehrt hat, die reine, selbstlose Liebe, die auch opferbereit ist und keinen eigenen Vorteil anstrebt. Eine solche Liebe ist Gott wohlgefällig und wird euch geistigen Fortschritt eintragen. Ihr werdet den Zweck eures Erdenlebens erfüllen und ihr werdet als Gegengabe die Liebe Gottes empfangen, der seine Liebe nur dann auf euch ausstrahlen kann, so ihr selbst in der Liebe euch betätigt. Und diese göttliche Liebe wird euch beglücken. Sie wird euch tausendfach ersetzen, was ihr auf Erden hingebt, was ihr freiwillig ihm aufopfert, um dem Nächsten zu helfen. Und so solltet ihr allzeit euch der göttlichen Liebe würdig zu machen suchen, durch einen Lebenswandel, ganz nach seinem Willen. Ihr opfert nicht, sondern ihr empfanget, nur dass es andere Güter sind, die euch die uneigennützige Nächstenliebe einträgt, dass es keine irdischen Güter oder Freuden der Welt sind, sondern rein geistiges Gut, das Gott euch nun vermittelt. Denn dieses allein ist wahrer Reichtum, der unvergänglich ist und den ihr nimmermehr hinzugeben braucht, so ihr ihn einmal empfangen habt. Gottes Liebe bedenkt eure Seele und suchet sie zu beglücken. Und was ihr aus seiner Hand entgegennehmet, ist wahrlich um vieles wertvoller, als was die Welt euch bieten kann, was ihr an irdischer Erfüllung anstrebt. Die Liebe Gottes hat kein Maß und kann euch zuströmen in aller Fülle, dass ihr auf Erden schon die Seligkeit genießen könnt, die euch aus der Verbundenheit mit ihm erwachsen. Und darum strebet nach dieser Verbundenheit, solange ihr auf Erden wirkt. Denn die Stärke des Verlangens ist der Maßstab für ihre Fülle. Lebet in der Liebe, helfet allzeit und begehret nichts für euch. Nehmet Anteil an jeder Not des Mitmenschen. Suchet sie zu lindern durch tatkräftige Hilfe. Seid geistig und leiblich der Führer derer, die eine Führung benötigen auf Erden. Bringet jedes Opfer, so ihr dadurch ein gutes Werk verrichtet. Und tretet selbstlos zurück, wenn ihr die Lage eurer Mitmenschen dadurch bessern könnt. Lebet in der Liebe, haltet die göttlichen Gebote und machet euch dadurch würdig, ein Anwärter des Reiches Gottes zu sein, das Gott denen verheißen hat, die ihn lieben und diese Liebe ihm beweisen durch uneigennütziges Liebeswirken am Nächsten. Amen.